Es war 4 Uhr morgens am 14. Juli in Harlem, USA. Ein Farbiger machte sich gerade daran, einen Geldsack zu stehlen, der auf dem Vordersitz einer Plymouth-Limousine lag, die vor einem A&P-Lebensmittelladen geparkt war. Besitzer des Plymouths war der Manager der A&P-Filiale. Hey, hey Mann! Hey! Stehen bleiben, Polizei! Stehen bleiben, du Diet! Wo ist er hin? Keine Ahnung, verdammt! Ah. Tönte es von oben. Erhitten! Die Stimme gehörte einem Mann, der in einem erleuchteten Fenster in der 3. Etage stand. Dem einzigen erleuchteten Fenster. Da hinten läuft er! Da! Los, hinterher! Als der Polizist und der Manager um die Ecke bogen, lehnte sich der Mann weiter und weiter aus dem erleuchteten Fenster, um die Verfolgungsjagd zu beobachten. Sein Hinterteil schob sich ins Licht, während sich Beine und Füße langsam in die Luft erhoben. Der Mann fiel kopfüber nach unten, überschlug sich und fiel. Fenstersturz in Harlem. Nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Chester Himes. Aus dem amerikanischen Englisch von Manfred Görgens. Hörspielbearbeitung Martin Heindl. Dalzi? Big Joe Pull war tot. Dalzi! Das große Luxuswohnzimmer war vollgestopft mit Freunden und Verwandten, die sein Dahinscheiden betrauerten. Die Brüder und Schwestern der Holy Roller Gemeinde weinten und klagten. Speisewagenkellner lobten ihren verstorbenen Chef in den Himmel. Bordelldamen schwelgten in Memoiren an ihren einstigen Freier. Und die alten Zockerfreunde wetteten darauf, dass Big Joe Bull den Volltreffer landen und einen Platz im Paradies kassieren würde. Mamie Pull. Nancy, ich muss mit dir reden. Die schwarz gekleidete Witwe wachte über das Servieren der Erfrischungen. Trauer und Sorge lasteten schwer auf ihrem schrumpeligen braunen Gesicht. Dalzi. Dalzi? Jesus, Mamie, kannst du mich denn nie in Ruhe lassen? Die derzeitige Gattin von Big Joes Ziehsohn, Johnny Perry, schien nur so zur Zierde da zu sein. Während Alamina... Hast du das gerade gesehen? Johnnys Ex-Frau sich nützlich zu machen versuchte. Doll Baby, was gesehen? Eine Süße aus dem Varieté, die eine heimliche Schwäche für Dalzis Bruder Well hatte, war bloß hier, um gesehen zu werden. Mamie hat Dalzi mit aufs Scheißhaus genommen. Soll Johnny denn was erben? Warum fragst du ihn nicht selbst, Süße? Ich kann's mir auch von Well erzählen lassen. Vorsicht. Dalzi ist verdammt eigen, wenn's um ihren Bruder Well geht. Dalzi sollte sich lieber um Johnny kümmern. Ein Skandal, wie scharf sie auf Chink ist. Chink Charlie Dawson. Ein großer, gelbhäutiger Kerl, der eine Schwäche für Johnnys Ehefrau Dalzi hatte, hätte besser durch Abwesenheit glänzen sollen. Chink schmeißt sich an Dalzi ran, als wäre er erst zufrieden, wenn Johnny ihn eines Tages umnietet. Wieso trägt er hier so dick auf? Nur um Johnnys Puppe anzubaggern? Sieh doch nur mal zu ihm rüber. Sieht aus, als wollte er gehen. Dalzi, Liebling, ich wünschte, du würdest dich von Chink Charlie fernhalten. Du weißt doch, wie Charlie ist. Er tanzt mir ständig vor der Nase rum. Was ist letzten Samstag in Dicke Wörths Kneipe passiert? Johnny ist so eifersüchtig. Warum musst du dann bei jedem Mann, der vorbeigeht, mit dem Arsch wackeln? Ich und Chink waren schon befreundet, bevor ich Johnny kannte. Ich weiß nicht, wieso ich ihm nicht mal Hallo sagen darf. Erzähl mir nicht, der ganze Krach kommt daher, dass du Hallo sagst. Ich kann dir nicht vorschreiben, was du glauben willst. Jedenfalls saßen ich, mein Bruder Val und Johnny letzten Samstag friedlich am Tisch bei der Tanzfläche, als Chink vorbeikam und meinte, »Hallo, Kleines, ist die Ader noch kräftig durchblutet?« Ich hab gelacht. Jeder weiß, dass Chink Johnny meine Goldader nennt. Hätte Johnny nur die Spur von Humor, hätte er mitgelacht. Stattdessen sprang er auf, zog sein Messer und brüllte rum. Wäre Val nicht dazwischen gegangen, hätte Johnny Chink zerlegt. Aber so ist rein gar nichts passiert. Es sind nur ein paar Tische und Stühle geflogen. Da gibt's nichts zu lachen. Ich lach doch gar nicht. Ich habe Angst. Johnny wird ihn umbringen. Frag nicht, wer das sein kann. Johnny oder Val würden nicht so ein Theater veranstalten. Schau nach, wer an der Tür ist, Babysis. Jetzt mach doch einer mal die Tür auf! Bin ja unterwegs. Mach dir nicht gleich in die Hose. Ist draußen kaltes Baby? Wer ist denn da? Hier ist Hochbürgenschau. Und ich bin die Königin von Saba. Versuch's nochmal und sag nicht, du bist Petrus und willst mit Joe holen. Soll ich dir sagen, wie ich weiß, dass du nicht Reverend Short bist? Genau, das würde ich gerne hören. Weil Reverend Short schon hier drin ist und du kannst nicht Reverend Short sein, weil du draußen bist. Was ist denn da draußen los? Wer ist da an der Tür? So ein Säufer, der behauptet, er ist Reverend Short. Aber ich bin Reverend Short. Was ist los mit dir, Mädel? Bist du betrunken? Wahrhaftig, Reverend Short. Ich hab doch gesagt, ich bin's. Man hat mich aus dem Fenster gestoßen. Chinktari war's. Was? Sie machen wohl Witze. Sie haben den Vogel abgeschossen, Reverend. Au! Ab in die Küche. Und Finger weg vom Sprit. Setzen Sie sich, Reverend. Und erzählen Sie, was passiert ist. Ich ging ins Schlafzimmer, um frische Luft zu schnappen. Und als ich am Fenster stand, schlich sich Chink Charlie heran und stieß mich aus dem Fenster. Mein Gott. Dann hat er versucht, sie umzubringen. Mamie, der ist doch total besoffen. Ich habe nicht einen Tropfen Alkohol angerührt. Wo ist Chink? Der ist gegangen, als du mit Darcy auf dem Klo warst. Dein Prediger hat sich das doch nur aus den Fingern gesaugt, weil er mit Chink Krach wegen deiner Gäste hatte. Was ist denn mit meinen Gästen, Reverend? Ach, er meinte, es sollten nur Kirchenmitglieder hier sein. Aber Chink erinnert ihn daran, dass Big Joe auch ein Spieler war. Aber die Leute hier, das waren doch alles seine Freunde. Sie dürfen seine arme Seele nicht mit einem Stall von Sündern und Hurenböcken verabschieden und erwarten, dass Gott ihm gnädig ist. Oh, wenn er nicht bald aufhört, seine schmutzigen Fantasien an mir auszulassen, sage ich Johnny, er soll ihm den Arsch versohlen. Drohe mir so viel du willst, Lucifer! Der Herr weiß, dass es deine Teufelei war, die Joe Pullen in der Blüte seiner Jahre dahinraffte. Da verdrehen Sie was. Er war einfach reif. Seit Jahren hielt er diese Nickerchen mit Zigarre im Mund. Irgendwann musste es passieren, dass er den Stumpen verschluckt und daran erstickt. Ich gehe jetzt nach Hause. Ach, Dulce. Ich wünschte, dein Bruder Val wäre hier. Dieses Haus ist voller Mörder. Das sollten Sie nicht sagen, nur weil Ihnen Chink was angetan hat. Nun reicht's aber, Mamie. Wenn er wirklich aus dem Fenster gefallen wäre, läge er doch jetzt mausetot auf dem Bürgersteig. Ah! Ich habe eine schreckliche Vision. Ich sehe einen Mann, dem man ein Messer ins Herz gestoßen hat. Ich braue Ihnen Grog und stecke Sie ins Bett. Hör mal, Mamie. Wäre er aus dem Fenster gefallen, hätte er es doch todsicher nicht wieder bis hier hochgeschafft. Bestimmt wird er dir als nächstes erzählen, er wäre in Abrahams Schoß gelandet. Nein, aber in einem Korb voller Brot. Reverend, Sie sollten sich schämen, uns so auf den Arm zu nehmen. Seht euch doch das Brot an. Welches Brot? Das in dem Korb unter dem Schlafzimmerfenster. Gott hat ihn dorthin gestellt, um mich sanft zu betten. Ich schau nach. Und du rufst den Arzt. Ich will's aber auch sehen. Lass mich durch. Ist es noch da? Sieht wer was? Ein steht sowas wie ein Korb. Von Brot sehe ich nichts. Es ist wirklich ein Brotkorb. Betrunkener. Sicherlich hat jemand den drin gesehen, Mann. Gelobt sei Jesus Christus. Lass mich betrunken, halt ich den nicht. Den steckt dir ein Messer. Kannst du sein Gesicht erkennen, Adamina? Ist das Chink? Nein. Nein, Chink ist es nicht. Sieht so aus, als wäre es Val. Wer zum Teufel ruft jetzt noch an? Hallo? Ist der Mrs. Pullen? Vor Ihrem Haus liegt ein Toter. Warum zum Teufel haben Sie da nicht die Polizei angerufen? Ich dachte, es wäre Ihnen vielleicht nicht recht, wenn sie es erfährt. Warum soll ich was dagegen haben? Weil er aus Ihrer Wohnung kam. Ich sah, wie er aus Ihrem Fenster purzelte. Wie? Ach, Sie reden von Reverend Short. Das sag ich ja. Und jetzt liegt er im Brotkorb und ist tot. Das ist nicht Reverend Short, das ist Val, Dulcis Bruder Valentine Haynes. Und er wurde erstochen. Hallo? Hallo? Sind Sie noch dran? Die Aufzugskabine befand sich im Erdgeschoss. Und die meisten der neugierigen Trauergäste rannten lieber die Treppe runter, als auf den Lift zu warten. Dennoch waren sie nicht die Ersten. Darcy und Chink schauten sich über den Brotkorb mit der Leiche hinweg an. Verdammt und zugenäht. Du musstest sie nicht gleich umbringen. Nicht mal für dich. Halt's Maul und schalt auf Durchzug. Es ist Val! Es war auf dich tot. Die Leiche lag in voller Länge auf der Unterlage aus weichen Brotlaiben, als ob der Korb nach Maß angefertigt worden wäre. Das Messer steckt in der Jacke, knapp unterhalb der Brusttasche. Du siehst so überrascht aus. Was meinst du, wie überrascht du gucken würdest, wenn dir jemand ein Messer ins Herz bohrt? Wenn ich den erwisch, Mann, mein Süßer! Beruhig dich! Darcy! Lass mich los! Er ist mein Bruder! Und irgendein Hurenbock muss dafür bezahlen! Halt's Maul! Was ist denn hier los? Jemand verletzt? Haltet die Leute zusammen! Keiner verlässt den Tatort! Hey, Sie arbeiten hier in der EMP-Filiale? Ich bin der Manager. Kriegen Sie auf, wir werden die Verdächtigen da rein. Hey, hat einer was von Weglaufen gesagt? Eine unauffällige schwarze Limousine hielt am Straßenrand. Aus dem Wagen stiegen zwei große, hagere Farbige in schwarzen Anzügen, die aussahen, als hätten sie darin geschlafen. Ausrichten! Abzählen! Gravedigger Jones und Coffinet Johnson melden sich zum Dienst. Sperrt die Verdächtigen in den Laden. Dann mal rein, die ganze Bagage. Als die Polizisten die Tür hinter den eingepferchten Verdächtigen schlossen, näherte sich ein Cadillac. Auf jeder Tür befand sich die Prägung einer kleinen weißen Spielkarte. Ein Mann stieg aus. Er war groß. Aber seine Größe verlor durch die Hängeschultern und die langen Arme an Wirkung. Mitten auf der Stirn prangte eine geschulstartige, bläuliche Narbe mit Ausläufern, die sich wie die erstarrten Fangarme eines Polypen ausbreiteten. Johnny Perry. Der Name kam jedem in Harlem unwillkürlich über die Lippen. Hey, Johnny! Dorothy winkte ihm aus dem A&P-Laden zu. Was soll das, Theater? Der Sergeant deutete mit dem Kinn auf den Brotkorb. Da drüben hat's wen erwischt. Johnny ging hinüber und starrte auf Wells Leiche. Ihr habt meine Frau da drin. Lasst sie raus. Sie gehört zu den Verdächtigen. Der Tote ist ihr Bruder. Sie können sie auf dem Revier sehen. Lassen Sie sie raus, er wird sie hinbringen. Und wer verdammt nochmal bringt ihn hin? Das machen wir. Ich und Ed. Gab es Streit bei der Trauerfeier? Hat einer gesehen, dass... Die Untersuchungen wurden von Detective Sergeant Brody von der Zentralen Mordkommission geleitet. Wobei ihm die Detectives vom zuständigen Revier, Gravedigger Jones und Coffin Ed Johnson, assistiert. Johnny und Dulcy Perry, Mamie Pullen, Reverend Short und Ching Charlie wurden im Büro der Detectives bis zuletzt zurückgehalten. Die anderen wurden unten in der Arrestzelle zusammengepfercht. Hat einer von ihnen einen Schrei gehört? Das Geräusch eines vorbeifahrenden Wagens, irgendeinen ungewöhnlichen Laut? Alle seine Fragen wurden verneint. 2 Stunden und 17 Minuten. Und alles, was ich bisher erfahren habe, ist, dass die Leute hier in Harlem so ehrenwert sind, dass nicht einmal ihre Finger stinken. Was haben Sie denn erwartet? Dass einer sagt, er hätte es getan? Laut Bericht des Polizeiarztes wurde das Opfer an der Stelle getötet, wo die Leiche lag. Aber niemand hat den Ermordeten kommen sehen. Keiner erinnert sich, wann Chink Charlie die Wohnung verlassen hat. Niemand weiß, wann Dulcy Perry gegangen ist. Keiner ist sicher, ob Reverend Short überhaupt aus dem gottverdammten Fenster gefallen ist. Glauben Sie das, Digger? Warum nicht? Wir sind hier in Harlem. Hier kann alles passieren. Ja, wir hier in Harlem glauben alles. Also gut, bringt Mamie Pollen rein. Das ist Sergeant Brody. Er muss Ihnen ein paar Fragen stellen. Guten Tag, Mr. Brody. Das ist eine böse Geschichte, Mrs. Pullen. Sieht aus, als ob der Tod immer einen anderen Tod nach sich zieht. Würden Sie mir ein paar Fragen beantworten, Mrs. Pullen? Ich sag Ihnen, was ich weiß. Glauben Sie, dass Reverend Short aus dem Schlafzimmerfenster fiel? Er hätte keinen Grund, das zu behaupten, wenn er nicht wirklich gefallen wäre. Außerdem war er draußen und niemand hat ihn rausgehen sehen. Kann Chink Charlie irgendeinen Grund haben, Reverend Short töten zu wollen? Nein, Sir. Aber er und Chink hatten sich doch vorher gestritten. Reverend Short und er hatten nur eine Meinungsverschiedenheit. Gibt es zwischen Dulcie und Reverend Short böses Blut? Nein, Sir. Ich vermute, er ist insgeheim scharf auf Dulcie. Nur schämt er sich dafür, weil er doch Prediger ist und sie verheiratet. Wie steht der Reverend zu Johnny und Val? Jeder der drei respektiert die Angelegenheiten der anderen. Wie viel Zeit verging von dem Augenblick an, als Dulcie die Wohnung verließ, bis zu dem Moment, als sie ans Schlafzimmerfenster traten und die Leiche entdeckten? Sie hatte noch nicht mal genug Zeit, die Treppe runterzukommen. Erkannten Sie die Stimme des Mannes, der anrief, nachdem die Leiche entdeckt worden war? Nein, Sir. Kann es Johnny Perry gewesen sein? Nein, Sir. Und wenn einer seine Stimme kennt, dann müsste ich das sein. Wer ist Ihr Stiefsohn? Oder ist er Ihr Patensohn? Naja, eigentlich keins von beiden. Aber wir haben ihn immer als unseren Sohn angesehen, weil als er seine Zeit abgesessen hatte... Er hat gesessen? Wo? In Georgia. Weshalb? Er hat seinen Stiefvater umgebracht, weil der seine Mutter schlug. Während Johnny im Bau war, brannte seine Ma mit einem anderen durch und dann zogen ich und Big Joe nach Norden. Da haben wir ihn einfach mitgenommen. Wann hat er den Spielclub hier eröffnet? Vor 10 Jahren. Big Joe hat das Geld vorgestreckt. Hat Johnny damals Dulcie geheiratet? Aber nein, nicht doch. Das ist gerade mal 1,5 Jahre her. Damals war er noch mit Alamina verheiratet. Was hatten Sie und Dulcie im Badezimmer zu besprechen? Es ging um eine Auseinandersetzung, die Johnny mit Chink am letzten Samstagabend hatte. Weshalb? Geld? Spielschulden? Nein, Sir. Johnny ist wegen Dulcie wahnsinnig eifersüchtig. Und Chink ist ständig hinter Dulcie her. Welche Rolle spielte Val dabei? Val? Er war immer nur schlichter. Klar stand er auf Johnnys Seite. Dann waren Johnnys Feinde also auch seine Feinde. Nein, Sir. Val war nicht der Mensch, der Feinde hatte. Wer ist denn Vals Freundin? Ich glaube, zuletzt war es Doll Baby. Haben Sie dieses Messer schon mal gesehen? Nein, Sir. Also gut. Sie können jetzt nach Hause gehen, Mrs. Pullen. Ja. Ich hoffe, dass bei dem Begräbnis Ihres Gatten alles gut geht. Da gehe ich nicht rein. Ja, komm schon. Hier spuken die Seelen gefolterter Christen. Komm schon, Alter. Ich höre Ihre Schreie. Ich rieche das Blut der Märtyrer. Dann müssen Sie Nasenbluten haben. Außer uns ist niemand hier, Reverend. Wenn Sie Polizeibeamter sind, dann will ich Ihnen melden, dass Ching Charlie mich aus dem Fenster stieß, um mich zu Tode zu bringen. Aber der Herr breitete den Leib Christi auf den Boden aus, um meinen Fall aufzufangen. Es war ein Brotkorb. Der Leib Christi? In Ordnung, Reverend. Es war diese luziferische Dulcie Perry. Sie hat Val mit dem Messer erstochen, das Ching Charlie ihr gab, um den Mord auszuführen. Haben Sie gesehen, wie er ihr das Messer gab? Ja. Wann? Vor einem halben Jahr, am Tag nach Weihnachten. Sie saß in ihrem Wagen vor meiner Kirche. Als Sie aus dem Fenster blickten, sahen Sie Val unten im Brotkorb liegen. Ein Messer steckte in seiner Brust und Sie erkannten das Messer als... Ich sah, wie sie ihn erstach. Vor oder nach Ihrem Sturz? Ich sah es in einer Vision. Also gut. Wie hat sie ihn denn getötet? Ich meine, in ihrer Vision. Valentine Haynes lag in dem Korb, in den ich gefallen war. Was hatte er da verloren? Er lag da und wartete, dass sie herauskam. Um sich erstechen zu lassen. Ich glaube Ihnen kein Wort. Na schön, Reverend. Ich werde Sie jetzt laufen lassen. Hier sind Ihre persönlichen Sachen. Taschenbibel, Taschentuch, Schlüsselbund, Brieftasche... Medizinflasche. Du lieber Himmel, 40 Schnaps mit Laudanum. Das ist für meine Nerven. Sie meinen für Ihre Visionen. Bringt ihn raus. Ist der verrückt oder spielt er nur Theater? Vielleicht beides. Wer kommt jetzt dran? Nehmen wir uns Johnnys Ex-Frau vor. Alamina kam brav herein und fingerte an ihrem hochgeschlossenen Kragen herum. Schön, Alamina. Klären Sie mich mal kurz über Val und Dulcie auf. Da gibt's nicht viel. Dulcie kam vor ein paar Jahren her, um in Small's Cabaret zu singen. Nach 6 Monaten hat sie sich Johnny geangelt. Ihr Bruder Val kam zur Hochzeit und blieb dann hier. Wer waren Dulcies Liebhaber, bevor sie heiratete? Sie sah sich nur so um, erkundete das Gelände. Und Val? Erkundete er auch das Gelände? Nein. Wer waren Vals Feinde? Er hatte keine Feinde. Dazu war er nicht der Typ. Verdammt, er hat sich doch nicht selbst ins Herz gestochen. Soll auch schon vorgekommen sein. Aber nicht bei ihm, das wissen wir. Aber nehmen wir mal an, Val hätte da gelegen, früher morgen, in diesem Brotkorb. Warum? Vielleicht stand er daneben und fiel rein. Nein, er wurde erstochen, als er da drin lag. Warum hat er sich nicht gewehrt? Keiner rechnet damit, von einem Freund erstochen zu werden. Sie glauben, es war ein Freund? Glauben Sie das nicht? Haben Sie dieses Messer schon mal gesehen? Keine Ahnung. Jeder in Harlem hat ein Messer. Das ist ein handgeschmiedetes englisches Messer. Das einzige Geschäft, wo man es in New York kaufen kann, ist Abercrombie & Fitch. Es kostet $20. Können Sie sich vorstellen, dass ein kleiner Alunk aus Harlem in die City geht und $20 für ein Messer ausgibt, um es dann in seinem Opfer stecken zu lassen? Warum nicht? Das ist ein freies Land. Alamina stand auf. Keiner rührte sich, als sie mit dem ungelenken Schritt einer Schlafwandlerin zur Tür ging und den Raum verließ. Wer hat ihr diese schreckliche Narbe am Hals verpasst? Johnny. Hat sie ihn angezeigt? Nein. Es wurde als Unfall ausgegeben. Warum hat er es getan? Sie blieb zu lange kleben. Er wollte Dalzi und Alamina mochte ihn nicht freigeben. Und sie klebt immer noch an ihm. Er hat ihr den Hals durchgeschnitten. Jetzt hat sie ihn ein Leben lang am Hals. Als nächstes riefen sie Chink rein. Er sagte aus, er sei um 2 Uhr nachts eingetroffen. Um 5:04 Uhr habe er die Trauergemeinde wieder verlassen, um eine Verabredung mit Doll Baby im Nachbarhaus einzuhalten. Was passierte, als Sie auf die Straße kamen? Ein farbiger Polizist bewachte die Lieferung für den A&P-Laden. War jemand bei ihm? Nein. Chink sagte, er habe auf Doll Baby gewartet und sie seien dann in ihr Apartment hinaufgegangen. Aber sie sei nicht in Stimmung gewesen. Darum sei er noch einmal fortgegangen, um ein paar Marihuana-Zigaretten zu holen. Gerade als ich unten rauskomme, tritt Dalzi aus dem Nachbarhaus und sieht, was auch ich sehe. Nämlich Wells Leiche in dem Brotkorb. War sonst noch jemand auf der Straße? Kein Mensch. Brody zeigte ihm das Messer. Chink bestätigte, dass es wie das Messer aussah, das in Wells Körper gesteckt hatte. Bestritt aber, es davor jemals gesehen zu haben. Reverend Short hat ausgesagt, er hätte gesehen, wie sie Dalzi Perry dieses Messer am Tag nach Weihnachten gaben. Dieser Prediger bringt sich noch um den Verstand mit seiner Opiumtinktur. Ich habe Dalzi kein verdammtes Messer gegeben. Aber Sie waren hinter ihr her. Man kann niemanden aufhängen, nur weil er das versucht. Nein, aber man kann den Bruder des Mädchens umbringen, wenn er sich einmischt. Sperrt ihn ein und schickt Doll Baby rein. Doll Baby bestätigte Chinks Aussage. Brody fragte sie nach ihrer Beziehung zu Well und sie behauptete, sie seien verlobt gewesen. Und dann hatten Sie mitten in der Nacht Besuch von Chink Charlie? Tja, schließlich habe ich bis 4 Uhr auf Val gewartet und ich dachte, er wäre hinter irgendeinem Mädchen her. Wann haben Sie Val zum letzten Mal gesehen? Er kam gegen 10:30 zu mir und dann haben wir bei mir gesessen und uns bis 2:30 unterhalten. Sind Sie sich da ganz sicher? Ja. Val sah auf die Uhr und sagte, es sei 2:30 und er müsse weg, weil er vor der Trauerfeier noch zu Johnny in den Club wolle. Wer waren seine Feinde? Er hatte keine. Wie war das mit Chink? Davon wusste er nichts. Als nächstes wurde Dalzi hereingebracht. Sie kam in Begleitung von Johnnys Rechtsanwalt Ben Williams. Waren Sie die Erste, die die Leiche entdeckte? Dalzi sagte, Chink habe neben dem Brotkorb gestanden, als sie aus der Tür kam. Sind Sie sich dessen ganz sicher? Das hat mich doch erst darauf gebracht, nachzuschauen, was er sich da ansah. Und dann erkannte ich Val. Hat Ihr Mann Val ein Gehalt gezahlt? Ach, nein, Johnny hat ihm nur Geld zugesteckt, wenn Val ihn anpumpte. Und manchmal ließ er ihn beim Spiel gewinnen. Wie lange war Val mit Doll Baby verlobt? Verlobt? Er ist doch mit der Schlampe nur rumgezogen. Wie lange waren Sie und Mimi Pollen im Badezimmer? Als ich auf meine Uhr sah, war es 4:30. Und in dem Moment fing Reverend Short an, gegen die Tür zu klopfen. Brody zeigte ihr das Messer und wiederholte, was Reverend Short gesagt hatte. Hat Chink Ihnen dieses Messer gegeben? Reverend Short sollte schauen, dass er eine Frau findet und heiratet. Schön. Ich werde Sie gegen eine Kaution von $5,000 gehen lassen. Johnny erschien mit 15 Minuten Verspätung. Noch bevor Brody ihn mit seiner ersten Frage bombardieren konnte, legte sein Anwalt eidesstattliche Erklärungen von Johnnys Gehilfen vor, wonach Johnny seinen Club allein verlassen habe und Val die ganze Nacht nicht im Club gewesen war. Was empfanden Sie dabei, einen Schwager zu unterstützen, der keinen Finger rührte, um sein eigenes Geld zu verdienen? Hat mich nicht gestört. Sie haben es also nicht bereut? Er war zu nichts Nütze, aber auch kein Schnorrer. Ich hatte ihn gern um mich. Er war witzig. Brody zeigte ihm das Messer. Mit dem Messer könnte man jeden Scheißkerl fertig machen. Sie haben es nie zuvor gesehen? Wenn, dann hätte ich mir selbst so eins beschafft. Brody erzählte ihm, was Reverend Short über Chink Charlie, Dulcy und das Messer gesagt hatte. Sie wissen, dass dieser Prediger eine Schraube locker hat. Also gut, mein Junge. Sie können gehen. Hitze stieg von dem großen, schwarz glänzenden Leichenwagen auf, der vor der Holy Roller Church parkte. In der Kirche war es wie in einem Backofen. Und der Herr sprach, so viele wie ich liebe, so viele will ich verwerfen und züchtigen. Darum seid strebsam und bereuet. Bereuet. Und da wähle ich meinen Text aus der Schöpfungsgeschichte. Schöpfungsgeschichte. Gott, der Herr, schuf Adam nach seinem Bilde. Dort liegt Big Joe in seinem Sarg. Ein Mann, wie Adam einer war, geschaffen nach dem Bild des Herrn. Geschaffen nach dem Bild des Herrn. Adam zeugte zwei Söhne, Kain und Abel. Kain und Abel. Und Kain erhob sich gegen seinen Bruder und er stieß ein Messer in Abels Herz und ermordete ihn. Ermordete ihn. Ich sehe Jesus Christus den Himmel verlassen, sich kleiden in das Gewand eures Predigers, sein Gesicht schwärzen, den Finger zur Anklage erheben und sagen, wenn Adam noch lebte, würde er tot in diesem Sarg liegen und sein Name wäre Big Joe Bullen. Und er hätte einen Sohn namens Abel. Einen Sohn. Und sein Sohn hätte eine Frau. Eine Frau. Und seine Frau wäre eine Schwester Kains. Schwester Kains. Ich kann ihn aus der Rippe des Nichts hervortreten sehen. Ich höre ihn sagen, warum hast du deinen Bruder erschlagen? Totenstille senkte sich wie ein Leichentuch über die schmorende Trauergemeinde. Alle Augen waren auf Dulcy gerichtet. Johnny starrte den Prediger an und die Narbe auf seiner Stirn regte sich. Das stimmt nicht! Jesus im Himmel hat Erbarmen mit der armen Sünderin! Mörderin! Mörderin! Mörderin! Das ist nicht wahr! Ehebrecherin! Ehebrecherin! Ehebrecherin! Du verlogener Mist! Ganz ruhig. Lassen Sie sich ausdrücken. Sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde bist. Daraus wurdest du genommen. Aus Staub bist du gemacht. Und zu Staub sollst du wieder werden. Als der Sarg den Boden des Grabes berührte, stieß Mamie Pullen einen Schrei aus und versuchte, sich hinunterzustürzen. Während Johnny sie festhielt, schwankte Dulcy plötzlich und sank in sich zusammen. Alamina fasste sie um die Taille, doch Ching Charlie drängte sie von hinten vor, legte seinen Arm um Dulcy und bettete sie ins Gras. Johnnys Augen waren gelb vor Wut und die Narbe auf seiner Stirn zuckte wie ein eigenständiges Lebewesen. Ich will nicht, dass dieser halbweiße Scheißmischling sie anfasst. Aber lieber Himmel, sie ist doch ohnmächtig geworden. Nicht mal, wenn sie mausetot umfällt. Für heute hast du ihm jedenfalls genug verpasst. Bring mir mein Weibervolk zum Wagen. Bring ihn nicht um, Johnny. In einem Sarg gib er ein gutes Bild ab. Du kümmerst dich zu wenig um Dulcy. Sie ist jung. So jung ist sie auch wieder nicht. Vertrau ihr, Johnny. Du ahnst nicht, wie gern ich dem Mädchen vertrauen würde. Oh, Johnny, es hat schon einen Mord zu viel gegeben. Bring nicht noch jemanden um. Welcher Mord war zu viel? Ich weiß, das mit deiner Ma damals war nicht deine Schuld. Das hast du nicht gemeint. Du denkst an Val. Davon habe ich nichts gesagt. Du denkst, ich hätte ihn ermordet? Das habe ich nicht gesagt. Warum glaubst du, dass ich ihn ermorden wollte? Oh, Johnny, ich glaube doch gar nicht, dass du ihn ermordet hast. Davon rede ich gar nicht. Ich will wissen, welchen Grund ich haben sollte, ihn zu ermorden. Es gibt keinen Grund. Warum fängst du dann an, auf mich einzureden, dass ich Darcy trauen soll? Und vermutest, sie hätte mir einen Grund gegeben, Val umzubringen? Es war 8 Uhr abends, aber noch hell. Drehen wir eine Runde und schauen uns die Gegend an. Und hören, was die Vögel zwitschern. Die beiden schwarzen Cops fuhren hinter einem langsamen Laster über die Sevens Avenue Richtung Süden. Unterwegs überraschten sie eine Gruppe Junkies. Ein Junge, der gerade an einem Joint zog, schlang ihn runter, sodass ihm die Glut den Rachen verbrannte. Einer, den sie Gigolo nannten, sagte: Ruhig, Blut. Einfach nicht zugeben. Das ist alles. Ich könnte dem Lumpen den Bauch holen und ihm genug Belastungsmaterial ausspucken lassen, um ihn ein Jahr in den Bau zu bringen. Den Trick bringen wir ihm ein anderes Mal bei. Die Scheiße da haben Knall. Die können uns nichts beweisen. Grave Digger hielt den Wagen nicht an, sondern fuhr langsam weiter, bog in Richtung 8th Avenue ab und umrundete den Block. Vor einem heruntergekommenen Mietshaus parkte er. Hi. Wir sind Gigolo. Du hast dich ja ganz schön mit Heroin zugedröhnt. Rege nicht auf. Wer hat gestern nach dem A&P-Manager das Wechselgeld geklaut, Kleiner? Poor Boy hat wieder Geld. Was für Geld? Münzen. Und wo mag Poor Boy jetzt stecken? AC Ducey's Billardsalon. Kennst du ihn nicht? Die Stadt ist voller Poor Boys. Hat er einen Partner, Kleiner? Iron Jaw, aber der ist heute nirgendwo aufgekreuzt. Der Junge sieht nervös aus. Hat wohl nicht gut geschlafen. Komm mit, Poor Boy. Wir müssen reden. Was ist ihr lieber? Ein Jahr im Staatsgefängnis oder 30 Tage im städtischen Bau? Das Geld ist vom Schuhputzen. Es sind gut 100 Dollar. Glück gehabt beim Münzenwerfen. Was ich meine, Poor Boy, wenn du mehr als 35 Dollar stiehlst, ist das schwerer Diebstahl und dafür geben sie dir ein Jahr im Staatsgefängnis. Aber wenn du dich ordentlich benimmst, kommst du mit 30 Tagen Zwangsarbeit davon. Hängt nur davon ab, ob du mitarbeitest. Wie denn mitarbeiten? Wer saß mit Johnny Perry im Auto, als er heute früh durch die 7th Avenue fuhr? Eine Minute. Ihr sagt, ich krieg nur 30 Tage? Das hängt davon ab, wie gut deine Augen heute Morgen waren. Und wie gut dein Gedächtnis jetzt ist. Ich hab den Beutel gegriffen. Und bin so schnell gerannt, dass keine Zeit blieb, was zu sehen. Aber Iron Jaw hat vielleicht was gesehen. Er hat sich in einer Haustür versteckt. Sollte laut verdammter Mörder schreien und den Bullen ablenken. Aber er gab keinen Pieps von sich. Wo ist Iron Jaw jetzt? Er rupft Hühner. In Goldsteins Geflügelladen. Mir gefällt das nicht. Ich hab dir schon 14 Mal gesagt, ich weiß nicht, warum dieser Prediger Lügen über mich erzählt. Ja, und ich hab satt, mir das anzuhören. Ich hab's genauso satt, mir all die Fragen von dir anzuhören, wie du es satt hast, dir anzuhören, dass ich keine Antwort weiß. Johnny. Warum zitterst du eigentlich? Weil es hier drin eiskalt ist. Warum ziehst du dir nicht was an? Hör zu, Baby. Alles, was ich dich frage, ist... Ich weiß nicht, was dieser Prediger von mir will. Ich will nur wissen, warum Mamie dich plötzlich in Schutz nimmt, wenn ich noch nicht mal den leisesten Verdacht gegen dich habe. Woher soll ich wissen, was in Mamies Kopf vorgeht? Und hör auf, so verdammt viel zu trinken. Lass dich nicht dauernd von dem verdammten Hund ablecken. Ach, runter, Spooky! Jeder weiß, dass ich ein vernünftiger Mensch bin. Was ich von dir wissen will, ist... Wie kommt es, dass dieser Prediger der Polizei erzählt, dass Chink dir ein Messer gegeben hat? Um Gottes Willen, Johnny. Versteh mich richtig, ich hab nicht gesagt, ich glaub es, aber... Stell den verfluchten Lärm ab! Ruhig, Spooky! Johnny sprang auf und versetzte Spooky einen Tritt in die Rippen. Dann drehte er sich um, stieg über die Trümmer und setzte sich wieder auf seinen Platz. Hör zu, Baby. Ich bin ein geduldiger Mann. Ich bin der vernünftigste Mann auf der ganzen Welt. Alles, was ich wissen will. Wie kommt dieser Prediger dazu, sich das auszudenken? Wollt ihr da sitzen und die ganze Nacht streiten oder wollt ihr rauskommen und was essen? Ruhig, Spooky! Sieh nach der Tür, Alamina. Alamina ging zur Tür und kam zurück, ohne etwas zu sagen. Dog Baby blieb in der Tür stehen und stützte eine Hand in die Hüfte. Was willst du denn, Kindchen? Ich will nur, was mir zusteht. Ich und Val, wir waren verlobt und ich habe ein Recht auf seine Erbschaft. Sag das nochmal, ich hab's nicht richtig verstanden. Wenn ihr einen Beweis braucht, er hat mir diesen Brillantring zur Verlobung geschenkt. Wenn der von Val stammt, muss er aus Glas sein. Ich brauch keinen Beweis, ich glaub dir. Und was weiter? Ich hab ein Recht auf alles, was er hinterlassen hat. Er hat außer der Welt nichts hinter sich gelassen. Was ist mit seiner Uhr, den Ringen? Da musst du dich an die Polizei wenden. Das werde ich, keine Angst. Ich hab keine Angst. Und was ist mit den $10,000, die du ihm geben wolltest? Was soll damit sein? Naja, er hat gesagt, du wolltest ihm 10 Riesen vorstrecken, damit er einen Schnapsladen aufmachen kann. Und du hast ihm das geglaubt? Ich weiß nicht, was sie überhaupt wollen, Boss. Hör zu, Ironshaw. Wir wissen, dass du beschränkt bist, aber so dämlich auch wieder nicht. Also bleib beim Thema, kapiert? Wer saß heute Morgen bei Johnny Perry im Wagen? Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie reden, Boss. Ich habe den ganzen Morgen wie tot im Bett gelegen und geschlafen. Wir wollen dir keine Beteiligung an dem Raub anhängen. Wir wollen nur wissen, wer mit Johnny Perry im Wagen saß. Ich will keinen Ärger mit Johnny Perry. Wir sind nicht hinter Johnny her, sondern hinter dem anderen Mann. Ist dir nicht aufgefallen, dass der Mann Johnny bedroht hat? Nee, Sir. Sie hielten genau an der Ecke und das Verdeck war zu. Aber ich dachte, dass da was komisch dran war. Es wirkte, als ob sie nicht wollten, dass einer sie sieht. Schön, damit wäre zumindest das klar. Val saß also bei Johnny im Wagen. Stiegen sie zusammen aus oder nur Val allein? Ich habe nur das gesehen, was ich gerade erzählt habe. Ich kapiere das nicht. Wenn Val wirklich dachte, er kriegt 10 Riesen von Johnny. Glaubst du, ich sehe nicht, wann einer die Wahrheit sagt? Setz dich endlich! Wie zum Teufel soll ich da nachdenken? Sprich nur weiter. Verdammt, was soll das? Einfach so in mein Zimmer einzudringen. Wie war das, Söhnchen? Ich hab dich nicht verstanden. Er ist beleidigt, weil wir nicht angeklopft haben. Wenn ihr ohne Haftbefehl hier reinplatzt, ist das gefährlich. Ich könnte meine Pistole nehmen und euch das Gehirn rausblasen. Das ist nicht das richtige Benehmen für einen Mann, der als Erster am Tatort eines Mordes war. Hör mal zu, du Scheiße. Sei nett zu dem Jungen, Ed. Wir können dich jederzeit festsetzen, wenn wir wollen. Du hast Dalzi also kein Messer gegeben. Antworte! Ich weiß nichts über das Messer. Was für ein Geschäft hast du mit Val ausgeheckt, Doll Baby? Geschäft? Wovon wolltet ihr zwei denn leben? Von deinem Gehalt als Tanzgirl oder wolltest du nebenbei noch ein bisschen anschaffen gehen? Val war ein Gentleman. Johnny wollte ihm 10.000 vorschießen, um einen Schnapsladen aufzumachen. Hab ich was Komisches gesagt? Nein, das hast du uns ja schon erzählt. Was wir herausfinden wollen ist, warum. Johnny ist ein zu vorsichtiger Spieler, um sich auf sowas Riskantes einzulassen. Was ist Riskantes dabei, einen Schnapsladen aufzumachen? Also, zunächst mal konnte Val keine Lizenz kriegen. Er hat in Illinois ein Jahr gesessen und der Staat New York gibt einem Ex-Knacki keine Schanklizenz. Johnny ist selbst ein Ex-Knacki, das bedeutet, sie brauchten einen Dritten. Der Anteil am Gewinn wäre dadurch aber zu gering gewesen und außerdem hätten weder Johnny noch Val eine legale Handhabe gehabt, ihr Geld einzutreiben. Aber Val hat gesagt, dass Dalcy ihm das Geld beschaffen würde. Warum zur Hölle erzählst du das denen? Glaubst du, ich will, dass sie denken, ich hätte einen beschissenen Bettler heiraten wollen? Der Topf kocht allmählich. Ich hoffe nur, dass uns nichts anbrennt. Es war 11.32 Uhr, als Johnny seinen Club betrat. Schlimm, Johnny. Zwei Tote hintereinander. Ja. Wie läuft das Spiel, Nobby? Ruhig. Kid Nichols leitet es. Mamie Pullen rief an, um zu fragen, wie es Dalcy ginge. Sie hat sich betrunken. Alamina ist bei ihr. Wie geht's dir, mein Sohn? Leg dich schlafen und mach dir um uns keine Sorgen. Sie sehen angeschlagen aus, Boss. Warum schauen Sie sich nicht eben kurz um und gehen wieder in die Falle? Ohne zu antworten, ging Johnny ins Spielzimmer und legte ein Packen Geld auf den Tisch. Ich übernehme jetzt, Kid. Ching Charlie kam herein und winkte mit einer Handvoll Geld. Macht Platz für einen Gewinner. Johnny saß mit dem Rücken zur Tür und sah sich nicht um. Heb ab, Casey. Ich will doch nicht annehmen, dass ich von dem Spiel hier ausgeschlossen werde. Ich habe noch keinen Spieler mit Geld ausgeschlossen. Mein Gefühl sagt mir, ich habe heute Abend Glück. Ich will nur 10.000 gewinnen. Hast du 10 Riesen zu verlieren, Johnny? Ich spiele nicht, um zu verlieren. Ich will mit Darcy sprechen. Du hast den Verstand verloren. Weshalb bellst du, Spooky? Johnny ist hier, du Idiot. Ist er nicht. Ich habe ihn gerade im Club sitzen lassen. Du warst in Johnnys Club. Ich habe keine Angst vor Johnny. Mit wem sprichst du, Alamina? Ich bin's, Chink. Ach, du bist's. Dann komm rein oder geh wieder. Du machst Spooky nervös. Zum Teufel mit Spooky. Wenn Johnny dich hier findet, bringt er dich um. Alamina hat Angst vor Johnny. Ich gehe ans Fenster und pass auf. Hör mir zu, Darcy. Entweder du beschaffst mir die 10 Riesen, die du Val versprochen hast, oder ich lass dich hochgehen. Oh, Spooky, komm her, mein Liebling. Verdammt nochmal, du sollst mir zuhören. Schlag meinen Hund nicht, du Arschloch! Lass sie in Ruhe, Digga. Sie ist betrunken. Hör mir zu, Darcy. Du bist nicht so betrunken, wie du tust. Du bist derjenige, der betrunken ist, wenn du dir einbildest, dass Johnny 10.000 herausrückt. Du beschaffst sie mir von ihm. Und soll ich dir sagen, warum, Baby? Erstens war es dein Messer, mit dem Val getötet wurde. Das Messer, das ich dir zu Weihnachten geschenkt habe. Nein, mein Süßer, so läuft das nicht. Es war dein Messer. Du vergisst, dass du mir beide Messer gezeigt hast, als du mir erzählt hast, dass der Mann aus eurem Club sie dir aus London mitgebracht hat. Eines für dich, das andere für deine Freundin. Ich hab mein Messer noch. Warum hast du den Bullen dann nichts von meinem erzählt? Sollte ich das? Also gut, nehmen wir mal an, es war nicht dein Messer. Ich weiß zwar, dass es deins war, aber nehmen wir an, es war nicht dein Messer. Dann muss Val immer noch was in der Hand gehabt haben, um 10.000 Dollar aus Johnny rauszuquetschen. Johnny hat schon genug Ärger am Hals. Wenn du ihm jetzt auch noch Schwierigkeiten machst, rastet er aus und legt dich um. Johnny hat Verstand, Baby. Auf jeden Fall hat Johnny nicht so viel Geld. Dann soll er sich besorgen. Gib mir 2 Tage Zeit. Johnny kommt. Scheiße. Johnny. Scheiße. Wer hat keine Angst vor wem? Ein Augenblick. Ich bin nicht taub. Wir möchten dir und deiner Frau ein paar Fragen stellen. Habt ihr einen Haftbefehl? Wir wollen euch nur ein paar Fragen stellen. Meine Frau ist betrunken. Und ich habe keine Lust. Wirst du für deine Hose nicht ein bisschen zu dick, Johnny? Hört mal, ich bin müde. Wenn ihr einen Haftbefehl habt, dann nehmt uns mit. Wenn nicht, lasst uns in Frieden. Was bist du so früh auf? Ich bin in Chicago. Bin gerade gelandet. Vertrau ihr, mein Sohn. Was ist das für ein Geheimnis, von dem sie glaubt, dass ich 10.000 Dollar bezahle, wenn sie es mir verrät? Was auch immer gewesen sein soll, ist vorbei. Lassen wir das. Warum ich dich anrufe? Ich wollte dir sagen, dass ich sie im Schlafzimmer eingeschlossen habe. Güchtiger Gott im Himmel. Was soll dabei Gutes herauskommen? Hör zu. Ich möchte, dass du hingehst und sie rauslässt, damit sie Zeit hat, was zu essen. Und dann wieder einschließt. Spooky? Spooky? Komm her, Spooky. Spooky ist nicht hier. Du bist... Wo ist Johnny? Er ist nach Chicago geflogen. Nach Chicago? Zieh dir was an, Kind. Du zitterst ja vor Kälte. Mir ist nicht kalt. Hat Johnny dir überhaupt nichts gesagt? Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Was ist gestern Nacht hier passiert? Weiß nicht. Kennst du das Messer? Welches Messer? Das Messer, mit dem Val erstochen wurde. Mamie hielt den Atem an, während Darcy ihr von den 2 Messern erzählte. Eines davon hat Chink mir geschenkt, das andere hat er behalten. Dann wissen wir jetzt, dass Chink es war. Du brauchst nur der Polizei dein Messer zu zeigen, dann wissen sie, dass er mit dem von Chink getötet wurde. Aber ich hab meins nicht mehr. Ich hielt es immer in meiner Wäscheschublade versteckt. Und jetzt ist es verschwunden. Es muss doch nicht Johnny gewesen sein, der es genommen hat. Nicht unbedingt. Hatte Johnny einen Grund, Val umzubringen? Er hatte Val gern. Du hast es ihm doch nicht etwa erzählt. Das könnte ich dich auch fragen. Ich hab's ihm nicht gesagt. Lieber Himmel, ich wünschte, er käme nach Hause, brächte mich um und fertig. Und Johnny. Danke, Mamie. Du kannst jetzt gehen. Tu ihr nicht, Johnny. Ich flehe dich an. Mach schon. Tu, was du willst, aber hör auf, mich so anzusehen. Sohn, hör mich an. Ich will nur schlafen. Was meint ihr denn, wie lange ich ohne Schlaf auskommen kann? Er nahm seine Pistole aus der Tasche, legte sie unter das Kopfkissen, begann sich auszuziehen. Kommentarlos verließ Mamie Pullen das Zimmer. Johnny rollte Dulcie zur Seite und legte sich neben sie ins Bett. Johnny? Sie versuchte ihn zu streicheln, aber er stieß sie von sich. In meiner Jackentasche sind $10,000. Wenn du die willst, sei einfach nicht mehr hier, wenn ich aufwache. Ich hab das Geld. Was? Die ganzen 10.000? Wo ist dein Messer? Bring das Geld her, dann reden wir über mein Messer. Nein, du musst zu mir kommen und das Messer mitbringen. Auf so ein Risiko brauche ich mich nicht einzulassen. Johnny ist in Chicago, um hinter mir herzuschnüffeln. Und wenn er zurückkommt, muss ich verschwunden sein. Dann hast du Welle umgebracht. Was spielt das jetzt schon für eine Rolle? Ich muss hier weg sein, bevor Johnny zurückkommt. Ich will ihm nur ein Souvenir dalassen. In seinem Bett. Du meinst... Der Scheißkerl hat immer gemeint, dass ich ihn betrüge. Gib mir eine halbe Stunde. Dulcie öffnete die Tür, noch ehe Ching klingelte. Sie trug ihren Morgenmantel und nichts drunter. Ich wusste, dass ich dich kriege. Komm rein, Schatz. Ich will noch schnell baden. Du bist eine richtige Hure. Lass mich erst baden. Ich stinke. Eine richtige, waschechte Hure. Wo ist das Geld? Wo ist das Messer? Er zog es aus der Tasche und hielt es in der Hand. Sie deutete auf einen Umschlag auf dem Toilettentisch. Steck das Geld ein und zieh dich aus. Ich will es da liegen lassen und mir ansehen. Amüsier dich gut. Dulcie ging durch das Bad hinüber in das andere Schlafzimmer. Johnny schlief auf dem Rücken. Sie stellte den Radiowecker. Dann schlüpfte sie in einen leuchtend roten Hosenanzug und verließ die Wohnung durch den Dienstboteneingang. Als sie die Treppe hinunterlief, weinte sie so sehr, dass sie fast mit zwei uniformierten Polizisten zusammengestoßen wäre, die gerade heraufkamen. Abgehauen. Das Radio spielte so laut, dass Johnny nicht hörte, wie die Tür zum Badezimmer aufging. Aus dem Augenwinkel nahm er eine Bewegung wahr und drehte sich um. Ching stand nackt in der Tür. Du, Johnny. Augen und Mund weit aufgerissen. Johnny. Johnnys Verstand setzte aus. Das Erste, was er wieder bewusst wahrnahm, war, dass er von zwei Polizisten zurückgerissen wurde und dass Chings blutige Leiche vor ihm lag. Warum lasst ihr mich nicht einfach erzählen, was ich weiß? Schießen Sie los? Ich fand das Messer vor 2 Wochen in Dulcies Schublade und steckte es ein. Big Joe hat das mitgekriegt. Er meinte, er hätte auch gern so ein Messer. Da habe ich es ihm gegeben. Das war das letzte Mal, dass ich es gesehen habe, bis Sie es mir zeigten und sagten, es wäre das Messer, mit dem Well erstochen wurde. Sie wissen nicht, was Big Joe mit dem Messer gemacht hat? Nein. Ist das hier das Messer? Ja, aber wie Well damit erstochen wurde, kann ich nicht sagen. Das ist nicht das Messer, mit dem Well erstochen wurde. Es wurde vor einer halben Stunde in Ihrem Küchenschrank gefunden. Das hier ist das Messer, das in der Leiche steckte. Wie erklären Sie sich das? Weiß ich nicht. Wann haben Sie Val das letzte Mal gesehen? Als ich aus dem Club kam. Val wartet im Wagen auf mich. Er sagte, er kenne von Reverend Short und er müsste mir was sagen. Er hat mit Reverend Short gesprochen? Ja, er sagte, er hätte keine Lust, zur Trauerfeier zu gehen. Er sagte, er will mit dem Frühzug nach Chicago. Ich fuhr bis zur Ecke und hielt an. Dann sah ich auf der anderen Seite den Burschen, der den A&P-Manager beklauen wollte. Ich sagte, wart mal einen Moment. Und dann war da noch jemand, der sich aus Big Joes Schlafzimmerfenster wollte. Das wissen wir. Was geschah, nachdem Reverend Short aufstand? Die komischste Nummer, die man je gesehen hat. Wer sagte noch, ein Betrunkener tut sich nie weh? Da kam mir plötzlich die Idee zu diesem blöden Witz. Ich sagte, Well, er soll sich in den Brotkorb legen und totstellen. Und ich bin um die Ecke, um Mamie anzurufen. Haben Sie Mamie gesagt, wer Sie sind? Natürlich nicht. Und weshalb fuhren Sie nach Chicago? Ich versuchte herauszufinden, was Van mir erzählen wollte. Haben Sie es herausgefunden? Ja. Ja, und Dad, Sie waren verheiratet. Dann war Van also nicht Ihr Bruder? Kann ich nicht sagen. Was suchte Chink Charlie in Ihrer Wohnung? Erpresste er Dalsy wegen des Messers? Auf dem Bett in dem anderen Schlafzimmer lagen $10,000. Kam er, um die in Empfang zu nehmen? Keine Ahnung, warum er kam. War das Ihr Geld? Ich hab's für Dalsy geholt, als ich aus Chicago zurückkam. Sieht so aus, als ob Dalsy unser Mann wäre. Sie brachte ihren ersten Ehemann, also Val, um, damit er sie nicht um ihre Goldgrube brachte. Dann brachte sie ihren zweiten Ehemann, also Johnny, dazu, Chink Charlie umzulegen. Gut. Sie nahm also Chinks Messer. Aber was ist eigentlich mit dem anderen? Wieso lag es die ganze Zeit im Küchenschrank? Warum hat sie es nicht beiseite geschafft? Dann wäre der Mord an Johnny hängen geblieben. Er hätte dann beweisen müssen, dass er das Messer Big Joe gegeben hat. Und Big Joe ist tot. Das weiß nur Gott. Wo kann sie hingegangen sein, nachdem Chink und Val tot sind und Johnny eingesperrt ist? Vielleicht ist sie zum Reverend gegangen. Reverend Short? Warum sollte sie zu dem gehen? Weil sie in großen Schwierigkeiten steckt. Und er ist ein Diener Gottes. Er trinkt einfach nur zu viel von diesem Gift. Das macht ihn manchmal ein bisschen verrückt. 5 Minuten später schlichen Grave Digger und Coffin Ed durch die halbdunkle Kirche zu Reverend Shorts Hinterzimmer. Aber warum mussten sie ihn denn umbringen? Ich muss deine Seele retten. Ich habe deinen Gatten erstochen. Jetzt muss ich dich Gott überlassen. Versuch es über den Hinterhof. Wer ist da? Der Arm des Gesetzes! Hilfe! Kommen Sie mit erhobenen Händen raus! Ihr könnt sie nicht haben! Sie gehört dem Herrn! Wir wollen nicht Dalsy, wir wollen Sie! Ich bin ein Werkzeug des Herrn! Das bezweifle ich nicht. Wir wollen nur zusehen, dass Sie wieder sicher und gesund in der Werkzeugtasche des Herrn landen. Daneben! Keine Bewegung, Reverend! Aha! Lucifer! Lass sie nicht entkommen! Verbrennt sie! Reverend Short kauerte mit schmerzverzerrtem Gesicht an der Wand. Mit der linken Hand klammerte er sich an seine Jagdflinte. Sein rechter Arm hing schlaff heran. Sie ist eine Hexe! Sie steht mit dem Teufel im Bunde! Dalsy lag mit gespreizten Armen und Beinen auf dem Bett. Hände und Füße waren mit einer Wäscheleine an die Bettpfosten gefesselt. Oberkörper und Füße waren nackt, aber sie trug noch die leuchtend rote Hose ihres Anzugs. Der Hirschhorngriff eines Messers ragte senkrecht aus dem Tal zwischen ihren Brüsten auf. Bin ich schwer verletzt? Sie sind zu hübsch, um schwer verletzt zu werden. Reverend Short wurde in die psychiatrische Abteilung des Bellevue Hospitals eingeliefert und bekam eine Paraldehyd-Spritze. Als die Detectives mit Sergeant Brody von der Mordkommission kamen, um den Fall abzuschließen, war er fügsam und vernünftig. Ein paar Fragen, Reverend. Zunächst, warum haben Sie Bell getötet? Gott wies mich an, es zu tun. Schildern Sie uns das näher. Big Joe Pullen fand heraus, dass Val Dalsys Ehemann war. Er wollte mit Val sprechen, aber bevor er die Möglichkeit dazu hatte, starb er. Mamie sagte mir, was Big Joe rausgekriegt hatte und bat mich um meinen geistlichen Rat. Ich sagte, ich würde mich darum kümmern. In der Nacht der Trauerfeier kam Val zu mir in die Kirche. Ich setzte ihm eine Frist von 24 Stunden, um aus der Stadt zu verschwinden. Und ich würde Johnny alles offenbaren. Darauf erklärte er, er wolle fort. Ich war überzeugt, dass er die Wahrheit sagte. Darum ging ich zur Trauerfeier zurück. Dort gab Gott mir die Anweisung, ihn niederzustrecken. Wie kam es dazu, Reverend? Gott befahl mir, ins Schlafzimmer zu gehen und Big Joes Sachen zu durchsuchen. Schon bald fand ich das Messer. Gott befahl mir, es an mich zu nehmen und ans Fenster zu gehen. Und dann ließ Gott mich hinausstürzen. Als ich unverletzt aus dem Brotkorb stieg, wusste ich, dass Gott eine Mission für mich hatte. Aber ich wusste nicht, welche. Während ich auf Gottes Anweisung wartete, sah ich, wie Valentine Haynes sich in den Brotkorb legte. Er lag da wie in einem Sarg. Ich trat zu ihm und sagte, »Ich habe auf dich gewartet.« Val fragte, »Warum auf mich gewartet?« Dann beugte ich mich zu ihm nieder und stach ihm ins Herz. »Ich vermute, Sie werden auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren.« »Ich bin nicht unzurechnungsfähig. Ich bin heilig.« Fenstersturz in Harlem. Nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Chester Himes. Aus dem amerikanischen Englisch von Manfred Görgens. Es sprachen Erzähler Martin Semmelrogge. Coffin Ed Engelbert von Nordhausen. Gravedigger Udo Schenk. Dulcie Laura Mayer. Johnny Perry Oliver Striezel. Sergeant Brody Bodo Primus. Mamie Pullen Eva Gark. Reverend Short Helmut Stange. Sowie Nico Eleftheriadis, Daniel Fischer, Elisabeth Hoppe, Sascha X, Torben Kessler, Alexander Schank, Andreas Serda, Bert Wesselmann und Dolores Winkler. Ton und Technik Johanna Fegert und Regine Schneider. Regieassistenz Nicole Paulsen. Musik Carsten Mayer. Hörspielbearbeitung und Regie Martin Heindl. Produktion Südwestrundfunk 2011. Dramaturgie Uta Maria Heim.